A. Übung 2. Begrüßen und verabschieden. 2a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Guten Tag, Herr Meier. Guten Tag. Guten Abend, Frau Bilina. Guten Abend. Auf Wiedersehen, Herr Fritz. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis morgen. Tschüss. Guten Morgen, August. Guten Morgen. Guten Tag, Frau Beer. Guten Tag. Hallo, Bettina. Hallo. Guten Abend, Herr Bayer. Guten Abend. Grüß Gott, Frau Reimann. Grüß Gott. Servus, Franz. Servus.